Bismillah. Machen wir weiter, liebe Geschwister. Gib mir mal deine Kette da. Welche Kette? Die Tasbih. Danke schön. Ja, eine Idee. So, Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala Rasulullah. Machen wir jetzt weiter mit der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind jetzt eigentlich noch in der Vorphase. Das heißt also, er ist jetzt noch kein Prophet. Und jetzt wollen wir noch die letzten Ereignisse erwähnen, die so passiert sind, noch bevor zu ihm die Offenbarung gekommen ist. Und zwar, liebe Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in Mekka rumgelaufen und hat bemerkt, wie ihn Leute begrüßen. Nur Leute im Sinne von, er hörte Stimmen, die gesagt haben, Assalamu alaik. Aber das waren keine Menschen, sondern es waren Steine. Es waren Steine von Mekka und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste noch genau, welche Steine das gewesen sind. Das beliefert Sahih Muslim, dass eben der Prophet von diesen begrüßt worden. Das ist natürlich ein Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala, ein Mu'jiza, das auch die Wahrhaftigkeit seines Prophetentums hinweist und was ihn auch stärken sollte in seinem Herzen und vorbereiten sollte auf das, was ihn zu erwarten hat. Danach ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also wenn ich sage danach, das heißt, er muss jetzt keine zeitliche Reihenfolge sein, aber unter anderem ist dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich zurückgezogen, wie wir alle wissen, in eine Höhle. Und diese Höhle nennt man Hira. Und diese Höhle Hira ist auf einem Berg. Und dieser Berg ist einer der Berge von Mekka. Und wir haben ja schon in einem der vorigen Unterrichte kennengelernt, dass sogar in der heutigen verfälschten Version oder in vielen Stellen verfälschten Version der Bibel trotzdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam angekündigt worden ist und dass er dort von den Bergen von Faran dort ein Prophet kommen wird. Und das sind die Berge Makkas, haben wir gesagt. Und dieser Berg, man nennt ihn Jabal al-Nur, das heißt der Berg des Lichtes, das ist der Berg, wo sich diese Höhle Hira befindet. Und auch heutzutage, wenn ihr nach Makka fahrt, von der Autobahn aus Jeddah kommt und Makka reinfahrt, dann werdet ihr diesen Berg von weitem sehen können. Vorausgesetzt, ihr wisst, welcher das natürlich ist, aber er ist sehr, also man erkennt ihn deutlich. Und da oben, wenn man hochklettert auf diesen Berg, hochsteigt, das dauert ungefähr 30 Minuten, wenn man sportlich ist, 20 Minuten ist man da oben und die Wege sind auch relativ einfach heutzutage. Ist natürlich auch ein bisschen Business rausgemacht worden, darf man nicht vergessen. Das heißt, ein bisschen so Treppen sind gemacht worden und man kann alle paar Meter mal was zu trinken kaufen, kalte Getränke. Und dann irgendwann mal kommt man da oben an und da ist eine Höhle und da hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückgezogen, um Allah anzubeten. Und das war vor seinem Prophetentum. Wie hat Allah angebetet? Darüber geben uns die Hadithe keine Auskunft. Das heißt, wir wissen nicht, wie er das genau gemacht hat. Aber offensichtlich auf eine Art und Weise, wie die Leute es damals irgendwie gemacht haben. Und weil wir haben ja gesagt, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er Prophet war, war er trotzdem Muslim, zweifellos. Und er hatte die Aqida und den Glauben von der Religion von Ibrahim alaihi salam gehabt. Gemeint ist also das, was von Islam zur Zeit von Ibrahim noch übrig geblieben ist. Und da hat er sich zurückgezogen und eine Art I'tikaf gemacht, hat sich dort zurückgezogen, Allah hat viel gedacht. Und er hat sogar dort tagelang verbracht und hat sogar Proviant mitgenommen, von zu Hause Essen, Trinken mitgenommen, damit er dort mehrere Tage verbringen kann. Und erst wenn das dann eben ausgegangen ist, kam er wieder zurück. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eben es geliebt, alleine zu sein. Bevor die Offenbarung zu ihm kam, hat er es geliebt, Allahs viel anzubeten, seiner zu gedenken und immer sich alleine aufzuhalten. Und das ging eine Weile, Bis dann eines Tages, an einem Montag, jemand zu ihm gekommen ist, in der Gestalt eines Menschen. Und ist zu ihm gekommen, das war eben der Engel Jibril alayhi salam. Und er kam zu ihm, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war natürlich furchterfüllt, weil diese Person auf ihn zukam, und hat zu ihm gesagt, Iqra, hat zu ihm gesagt, lies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ich kann nicht lesen. Und diese Person, von der er noch gar nicht gewusst hat, dass er ein Engel war, hat ihn dann zu sich genommen und gedrückt. Und feste gedrückt, mit feste zusammengedrückt, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam fast nicht mehr konnte. Er sagte, er selbst hat mich dann so fest an sich gedrückt, bis ich fast nicht mehr konnte. Und er hatte Angst um sich selbst, er hatte Angst, dass er ihm etwas antun wird. Und dann hat er es ihm noch einmal gesagt, lies. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat wieder geantwortet, ich kann nicht lesen. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war des Lesens und Schreibens unkundig. Und dann hat diese Menschengestalt ihn wieder zu sich gedrückt und feste gedrückt, bis er nicht mehr konnte und noch stärker als beim ersten Mal. Und dann hat er wieder zu ihm gesagt, lies. Und diesmal hat er eben zu ihm gesagt, was soll ich denn lesen? Und dann sagte er zu ihm, lies im Namen deines Herrn. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, derjenige, der aus einem Anhängsel erschaffen hat. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insan al-aq, der den Menschen aus einem Anhängsel erschaffen hat. Iqra wa rabbuka al-akram. Lies. Und dein Herr ist der Edelste, der Großzügigste. وربك الأكرم الذي علم بالقلم derjenige, der mit dem Schreibrohr gelehrt hat, علم الإنسان ما لم يعلم, derjenige, der den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Und es gibt verschiedene Überlieferungen, wie viel von Surat al-Araq offenbart worden war zu diesem Zeitpunkt. Und das ist eine Version, die ich euch vorgelesen habe. Sahih al-Bukhari ist ein bisschen weniger als das. In einer Version, wie dem auch sei, das waren die ersten Worte. Und hier haben wir schon erfahren, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Offenbarungen bekommen hat. Und das ist eine Version, dass er eben Offenbarungen bekommen hat, indem der Engel Jibril alaihi salam, auf Deutsch Gabriel, auf Arabisch Jibril, man kann auf Arabisch auch andere sagen, also manchmal sagt man auch Jibrail. Ja? Und da gibt es verschiedene arabische Namen für diesen Engel alaihi salam. Aber es ist alles der gleiche Name, es sind nur verschiedene arabische Dialekte. Und dieser Engel hat ihm diese Art der Offenbarung einfach Worte direkt mitgeteilt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie sich gemerkt und ist dann, wie ihr wisst, zurückgegangen, furchterflößt nach Hause zu seiner Ehefrau Khadija radiallahu anha und hat ihr mitgeteilt, was geschehen war und hat ihr gesagt, ich habe Angst um mich selbst gehabt. Das heißt, ich hatte Angst zu sterben. Er hat Angst, dass ihm da jemand was antut. Woher soll er denn wissen, dass ich dann ein Engel ist und dass er in der Gestalt eines Menschen auch noch kommt und so weiter und so fort. Und aber Khadija radiallahu anha, sie hat ihn beruhigt, indem sie zu ihm gesagt hat, indem sie ihm beruhigende Worte gesagt hat, wie zum Beispiel, du brauchst dir keine Sorgen machen, denn du bist ein ehrlicher Mensch und du bist eine Person, die anderen Leuten immer hilft und du bist eine Person, die andere Leute unterstützt und du bist eine Person, die Gäste gut behandelt. Es kann nicht und du hältst auch den Kontakt zu seinen Verwandten aufrecht. Es kann nicht sein, dass jemand mit dir etwas Schlechtes will. Selbst Leute, liebe Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war beliebt unter den Menschen. Auch vor seinem Propheten, weil er eben so ehrlich war. Warum sollte jemand ihm was Schlechtes antun wollen? Du brauchst nur Angst haben vor anderen Menschen, wenn du selbst Dreck anstecken hast. Ja. Das heißt, wenn du selbst irgendwie ein Problem hast und Angst hast, ja, dann musst du deine Bodyguards haben und Autos vor dir fahren lassen, hinter dir fahren lassen und vielleicht noch andere Sicherheitsvorkehrungen treffen, damit eben dem jemand was antut, weil du ja anderen Menschen etwas angetan hast. Aber wenn du nichts zu verbergen hast, dann machst du es wie Umar ibn Khattab radiallahu anhu, wie erzählt wird, als der ein Gesandter der Römer zu Umar kam, offensichtlich um mit ihm zu verhandeln oder ähnliches. Er kam dann zu ihm und hat dann gefragt, ja, wo ist denn der Führer der muslimischen Welt, der so ein Reich verwaltet, wo ist denn dieser Mann? Und dann haben sie ihm gezeigt, da ist er. Und dann hat er gesehen, dass er da einfach unter einem Baum im Schatten da schläft. Und er hat sich gewundert, das kann doch nicht sein, dass eine Person, nicht nur ein Führer, der stand hierarchisch, weltlich gesehen, über den Kaiser der Römer. So viel Macht hat er gehabt, ja. Aber der Kaiser der Römer, der wohnt irgendwo im Schloss innen drin, muss man 10 Türen durchgehen, damit man zu seiner Sekretärin kommt oder so, ja. Und dann kommt man vielleicht noch ran, wenn man einen Termin hat, ja. Wie beim Papst, ja. Beim Papst wird das auch so erzählt, dass manche Leute, also wenn sie dann besuchen wollen, dann müssen sie erst mehrere Stunden warten, bis sie überhaupt da ankommen. Aber Umar Radhanu, man konnte einfach zu ihm hingehen. Warum? Weil er hat den Menschen Gutes getan. Und wenn du jemandem Gutes tust, auch deinem Feind, dann irgendwann wird er dich mögen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass wir Schlechtes mit Gutem abwenden sollen. Dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft bestand, wie ein warmherziger Freund sein. Ja. Aber Allah sagt dann auch gleich danach, das wird man nur erreichen, wenn man Geduld hat. Das ist nicht so einfach. Ja. Aber man kann sich überwinden, wenn man weiß, diese Person, die verabscheut mich, und das ganz genau weiß. Und man geht zu ihr hin und tut ihr etwas gut, schenkt ihr etwas, einfach nur um diese Feindseligkeit abzubauen. Dann gibt man ihm ein Geschenk und das wird wirken, hundertprozentig. Warum? Weil erstens, weil Allah es Koran gesagt hat, zweitens, weil der Prophet gesagt hat, beschenkt euch, dann werdet ihr euch lieben. Und drittens, weil die Realität das beweist. Also jeder, der das ausprobiert hat, weiß, dass es so ist. Ja. Und deswegen ist eine der einfachsten Möglichkeiten, so etwas abzubauen. Aber kommen wir zurück zu dem, was wir eigentlich sagen wollen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat übrigens sich da oben zurückgezogen. Man sagt, unter anderem, weil man von da oben die Kaaba sehen kann, mit sehr, sehr scharfem Blick. Ja. Also heutzutage, wenn du das oben siehst, siehst du die Moschee von Weitem, mit bloßem Auge. Aber natürlich, das Gebäude der Moschee verdeckt die Kaaba. Also offensichtlich, als das Gebäude nicht da war, konnte man die Kaaba direkt sehen. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wir haben dir eingegeben, genauso wie wir Nuh eingegeben haben und den Propheten nach ihm. Das heißt, die Art und Weise, wie der Wahy, die Offenbarung zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, ist die gleiche Art und Weise, wie alle Tausende von Propheten, die vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waren. Die Sache mit Offenbarung und Wahy ist also keine neue Sache gewesen. Und ist eine Sache gewesen, die für die Leute damals, gerade das Volk der Schrift, eine bekannte Sache war. Wir heutzutage kennen das nicht mehr. Wir haben das nicht erlebt. Wir wissen nicht, wie es ist. Aber ich weiß nicht, wer von uns das erleben wird. Aber wenn Isa a.s. zurückkehrt und er ist ein Prophet, er wird als Prophet zurückkehren, nicht als Gesandter Allahs. Und wenn er zurückkehrt, Allah wird ihm auch Offenbarung geben. Allah wird auch mit ihm. Offenbarung bedeutet was? Offenbarung, liebe Geschwister, ist eine schnelle, geheime Art der Kommunikation, über die niemand was Bescheid weiß, außer Allah subhanahu wa ta'ala, wie es wirklich ist. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er will, spricht er direkt, wie mit Musa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn Allah will, schickt er einen Engel, den der Mensch sehen kann. Und wenn Allah will, schickt er einen Engel, den der Mensch nicht sehen kann. Und wenn Allah will, schickt er einen Engel in Gestalt eines Menschen. Wie Allah will, macht er es. Ja. Und was Allah am angebrachtesten sieht in der Situation, macht er. Und wir haben da keine Entscheidung, es geht uns gar nichts an, wie Allah das macht. Und sogar unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat da gar nichts zu entscheiden. Allah sagte im Koran, es gibt eine Aya, wo Allah sagte im Koran in Surat Maryam, dass die Engel Folgendes gesagt haben, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Das heißt, wir steigen nur herab aufgrund der Anordnung des Herrn. Und der Grund ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie es in einer Überlieferung heißt, hat er zu den Engeln gesagt, zu Jibril gesagt, warum besuchst du uns nicht öfter? Warum kommst du nicht öfter vorbei? Das ist schön, dass die Engel Allahs kommen. Warum sind wir? Und aber die Antwort kommt sofort. Wir kommen nicht, wenn wir wollen. Wir kommen, wenn Allah gesagt hat, dass wir kommen sollen. Und so ist die Gottergebenheit des gläubigen Menschen ebenfalls. Der gläubige Mensch ist nicht so, der macht, was er will. Der gläubige Mensch ergibt sich Allah. Was Allah bestimmt, das gilt. Und was er verbietet, das ist eben verboten. Noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Offenbarung bekommen hat, hat er Träume gehabt. Und die Träume, liebe Geschwister, die er gehabt hat, die sind sofort, haben sich bewahrheitet. Sofort bewahrheitet. Das heißt, was er im Traum gesehen hat, bildlich, genau so ist es am nächsten Morgen spätestens geschehen. Direkt. Ja. Und das ist eine Sache, die tatsächlich passiert. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns darauf hingewiesen, dass diejenigen Menschen, die wahrhaftigsten Träume haben, diejenigen sind, die auch im Reden am wahrhaftigsten sind. Möchtest du also wahre Traumgesichter sehen, musst du immer die Wahrheit sprechen. Immer. Niemals lügen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns auch gelehrt, dass die Träume von unterschiedlicher Art sind. Es gibt Träume, die sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt Träume, die sind vom Shaitan. Und es gibt Träume, die sind nichts anderes als deine eigene Verarbeitung deiner Gedanken. Das ist deine eigene Psychologie. Und die meisten Dinge, die die Leute sehen, ist eben das, was sie selbst verarbeiten. Der Mensch natürlicherweise, wenn er mit einer Sache viel zu tun hat, und er kann das tagsüber nicht gut verarbeiten, dann verarbeitet er das sogar im Schlaf. Und was aber auch geschieht, ist, dass man im Traum Dinge sieht, die einen Angst einjagen und die einen traurig machen. Und das weiß man, kommt vom Shaitan. Und da hilft es einfach, am einfachsten ist es Vorbeugung. Vorbeugung ist das Beste. Man kann natürlich nachbeugen, wenn der Shaitan einmal im Haus ist, dann kann man Surat al-Baqarah lesen und dann wird das Haus verlassen. Aber noch besser ist es, dass bevor du schlafen gehst, liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du von so etwas geplagt bist, dass du Ayat al-Kursi liest. Ayat al-Kursi ist die Ayat 255 von Surat al-Baqarah, das ist der gewaltigste Vers im ganzen Koran, gewaltigste Ayat. Wenn du diese Ayat liest, Allah subhanahu wa ta'ala schickt zu dir Engel, die dich beschützen, ein Engel, der dich beschützt, bis du aufwachst am nächsten Tag. Und deswegen kann der Shaitan sich dir nicht nähern. Aber genauso, wenn du einen Albtraum gehabt hast oder etwas, was dir Angst eingejagt hat, und du wachst auf vor Angst, auch dann liest du Koran, Ayat al-Kursi, bevor du einschläfst, und der Shaitan wird niemals diesen Albtraum mit dir fortführen. Und die dritte Kategorie sind die Träume von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, entweder zeigt er dir im Traum etwas, was eindeutig ist. Eindeutig. Du siehst etwas, und die Interpretation ist deutlich, braucht man nicht viel dazu zu wissen. Und dann geschieht es auch genauso, wie du es gesehen hast. Und das geschieht bei vielen Leuten. Ja. Oder du siehst etwas und es wird dir gezeigt als ein Gleichnis. Es wird dir gezeigt mit Symbolik. Und dann braucht man natürlich, und das viele davon sind so, dann braucht man jemanden, der diesen Traum deuten kann. Ja. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat oft nach dem Morgengebet seiner Sahaba gefragt, hat jemand von euch einen Traum gesehen? Und wenn jemand gesehen hat, sollte er ihn erzählen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn diesen Traum erläutert und was er bedeutet. Ja. Und das hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam erlebt und hat das immer gesehen, dass das so zutrifft, wie er es gesehen hat im Traum. Und danach kam dann die Offenbarung zu ihm sallallahu alaihi wa sallam. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese erste Offenbarung bekommen hat, ist dann Khadija, wie ihr alle wisst, zu ihrem Cousin gegangen. Und zwar der Waraqa ibn Naufal. Und dieser Waraqa ibn Naufal war ein christlicher Gelehrter, der sich gut auskannte in den Schriften der Juden und Christen. Und der hatte sogar übersetzt ins Arabische teilweise, was er wollte. Und sie wollten ihn dann um Rat fragen, weil er sich eben auskennt und weiß, was Offenbarung bedeutet, was Prophet bedeutet, was Engel bedeutet und so weiter. Und sind zu ihm gegangen und der Waraqa hat dann gesagt, dass diejenige Person, die zu dir gekommen ist, ist die gleiche, die auch zu Musa a.s. gekommen ist. Und er wollte damit sagen, es ist ein Engel. Das ist ein Engel, das ist der Engel der Offenbarung, Jibril a.s. Und dann sagte der Waraqa, der war natürlich sehr alt schon, ja, er sagte, ich wünsche mir, ich wäre noch ein junger Kerl, wenn dein eigenes Volk dich vertreiben wird. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie werden mich vertreiben, meine eigenen Leute. Dann sagte er, jawohl, es ist kein Menschen, der dasselbe behauptet hat wie du, mit demselben entsandt worden ist wie du, der nicht vertrieben worden ist. Und deswegen wusste er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt schon, dass die Botschaft wird nicht so einfach sein zu verbreiten. Die Da'wah zu machen wird nicht so einfach sein, dass die Leute einlädt zum Islam, die Leute kommen einfach. Oder sagen, nee, danke, ich möchte doch nicht. Ja? Sondern es gibt Leute, die sehen darin ihre Position gefährdet. Es gibt Leute, die sehen, oh, jetzt darf ich bestimmte Sachen nicht mehr tun, die ich vorher gemacht habe. Dieser Mensch will meine Freiheit einschränken. Ja? Diese Floskeln, die gab es damals ja auch. Ja? Passt auf, der will euch vom richtigen Weg abbringen. Ja? Pass auf, der ist ein Zauberer, der ist ein Verrückter. Ja? All das gab es, liebe Geschwister. Das heißt auch, was wir heutzutage erleben, was dem Islam zugeschrieben wird an Dingen, die nicht zum Islam gehören, dass diese Bildverzerrung hat auch damals gegeben und man hat die Leute eindeutig gewarnt. Man hat ihnen gesagt, wenn jemand an Makka gegangen ist, hat man ihm gesagt, pass auf, Vorsicht vor dem Jungen, der von den Quraysh. Der die Leute zu etwas aufruft, was wir überhaupt nicht kennen, was nicht zu uns gehört. Gehört nicht zu uns. Ja? Und deswegen hat man sie von vornherein davor gewarnt. Dann hat die Offenbarungszeit eine Zeit lang ausgesetzt. Das heißt, Jibril ist nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, für eine Zeit lang. Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß, wie lange diese Zeit gewesen ist. Jetzt gibt es eine Überlieferung und diese Überlieferung ist nicht authentisch. Diese Überlieferung stimmt nicht. Und ich sage das, weil manche Leute, sie hören nur mit halbem Ohr zu, okay, oder mit einem Ohr. Und dann hören sie die Geschichte und dann sagen sie, ja, das heißt, der Prophet hat das gemacht. Ja. Ich sage nochmal, die Geschichte ist nicht authentisch und ich erzähle sie, damit man weiß, dass sie nicht authentisch ist. Weil nicht alles, was über deinen Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt wird, ist wahr. Nur weil es in einem Buch steht, schwarz auf weiß und gedruckt wird. Ja? Das heißt nicht, dass es wahr ist. Und nicht alles, was die Gelehrten aufschreiben, schreiben sie auf, damit du daran glaubst. Sondern manchmal schreiben sie auf, damit du weißt, dass das falsch ist. Das gibt es auch. Ja? Und diese Erzählung, für diejenigen, die es genau wissen wollen, ist eine Überlieferung von Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri ist einer der Tabi'in, der Imam der Tabi'in. Und er erzählt uns diese Geschichte und sagt, mir ist zu Ohren gekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als diese Zeit war, als er keine Offenbarung bekommen hat, dass er öfter auf die Bergspitzen hochgeklettert ist und sich vom Berg runterstürzen wollte. Das heißt, er wollte sich selbst umbringen, weil er so traurig war und so verzweifelt war, dass die Offenbarung nicht zu ihm gekommen ist. Diese Geschichte, manche Gelehrte, soll ich sagen, sie verteidigen die Geschichte und sagen, dass der Prophet war auch nur ein Mensch und in seiner Hoffnungslosigkeit hat er das eben gemacht. Und wie auch sei, das alles interessiert uns nicht, ganz einfach, weil wir sind eine Umma, die immer nach dem Isnad guckt. Nach dem Isnad, der Überlieferungskette. Wenn die Überlieferungskette nicht authentisch ist, dann interessiert uns nicht mehr, was da überliefert worden ist. Dass wenn eine Geschichte prinzipiell nicht authentisch überliefert worden ist, dann interessiert uns nicht, was die Geschichte eigentlich sagt. Die mag zwar eine schöne Weisheit beinhalten, vielleicht sprachliche Nutzen haben, aber die Geschichte an sich ist nicht mehr so relevant. Ja? Schon gar nicht, wenn es um Halal und Haram geht. Und schon gar nicht, wenn es um unseren Propheten Muhammad s.a.w. geht. Ja? Al-Imam al-Zuhri r.a. ist ein Tabi'in. Das heißt in der Generation nach dem Sahab. Und wir wissen nicht, über wen er das überliefert hat. Und deswegen ist diese Überlieferung für uns, schmeißen wir sie weg. Ja? Und die, wie heißt es, und außerdem von der Logik her widerspricht das auch unserer Meinung nach der Isma des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt seiner Sündenfreiheit. Und wir glauben, alle Sunnah al-Jama'a, alle glauben, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er Prophet geworden ist, begeht er keine großen Sünden unter Beeinkunft der Muslimen. Ja? Beginnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam keine großen Sünden unter Beeinkunft der Schirk und auch keine großen Sünden. Ja? Über kleine Sünden ist ein anderes Thema, aber große Sünden, der Prophet begeht das nicht, weil es gehört zu seiner Isma. Und zweifellos gehört Selbstmord zu den größten Sünden überhaupt. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, diese Geschichte ist verwerfen. Auch wenn sie, wenn ihr heutzutage Sahih al-Bukhari aufschlagt, findet ihr diese Geschichte in Sahih al-Bukhari. Ja? Aber man muss wissen natürlich, Sahih al-Bukhari, wie das eingeteilt ist und aufgegliedert ist. Und Sahih al-Bukhari, nicht alles, was Imam al-Bukhari darin geschrieben hat, schreibt er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam so zu, dass er sagt, das ist sahih. Sondern in Sahih al-Bukhari ist nur das sahih, wo der Imam al-Bukhari uns auch sagt, eine komplette Überlieferungskette gibt von sich bis zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das ist hier nicht der Fall. Das ist hier nicht der Fall, sondern wir von einem Tabi über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt sogar, mir ist zu Ohren gekommen. Ja, wer hat es dir erzählt? Allahu a'lam. Weiß er nicht. Und dann wollte er nicht sagen, oder hat er nicht gesagt, wir wissen das nicht. Deswegen ist das für uns irrelevant. Ja. Wie dem noch sei, die Geschichte sagt eben, dass er sich umbringen wollte, und dann kam immer wieder der Engel zu ihm, sagt zu ihm, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Innaka la Rasulullahi haqqa. Du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Und dann hat er eben aufgehört, also hat das dann eben doch nicht gemacht. Ja. Wie dem noch sei, die Christen, liebe Geschwister, hatten also unglaublich viele Informationen. Wir haben das schon vorher, sie wussten so vieles, unter anderem, und das würde ich wiederholen, sie wussten sogar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vertrieben werden wird von seinen eigenen Leuten. Das heißt, sie wussten nur den Verlauf der Da'wah. Das heißt, wenn sie nicht geglaubt haben, sein Aussehen und auch nicht was sein Siegel des Propheten und auch nicht sein, wo er dass er von wie sagt man, aus Makkah kommt und dass er zu La ilaha illallah auf, wenn das alles für sie keine Grund war zur Überzeugung, dann trotzdem, sie wussten, dass er sogar vertrieben werden wird und dass er nachher auswandern wird, wie wir auch gesehen haben in der Überlieferung von Salman al-Farisi. Daraufhin diese Zeit, manche sagen 2,5 Jahre, manche sagen 40 Tage, Allahu a'lam, kam dann die Offenbarung Allahs, Ya ayyuhal muddaffir, qum fa'anzir. Das heißt, oh du Zugedeckter, steh auf und warne und deinen Herrn verherrliche als den Größten und deine Kleider die reinige und den Götzendienst den meide. Von vornherein gab es den Befehl zum Tawhid zu La ilaha illallah. Den Götzendienst den meide. War rujza fahjur oder war rijza fahjur. Beide sind Lesarten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde hier schon aufgefordert, aufzustehen und diese Sache nicht für sich selbst zu behalten, sondern die Sache weiterzugeben. Und im Gesandten Allahs haben wir ein schönes Beispiel. Danach ist die Offenbarung wieder zeitweise unterbrochen und die Mushrikin haben, die Götzendiener haben gesagt, der Herr von Muhammad hat Muhammad verlassen. Der Herr von Muhammad hat Muhammad verlassen. Er kam zu ihm einmal und dann nie wieder. Jetzt lässt er ihn im Stich. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala die Offenbarung abgesandt. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى. Das heißt, bei der Morgenhelle und bei der Nacht, wenn sie sich ausbreitet, dein Herr hat dich weder im Stich gelassen, noch verabscheut er dich. Und, so hat er, und dann hat Allah ihn daran erinnert und ihm Vorhaltungen gemacht. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn als fehlgeleitet vorgefunden hat und dann recht geleitet hat und als Waisenkind vorgefunden hat und dann Zuflucht gewährt hat. Und das sind Vorhaltungen, die macht Allah subhanahu wa ta'ala an seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diese Offenbarung, liebe Geschwister, Al-Wahi, ist keine Einbildung und das ist keine Sache, die er sich ausgedacht hat. Und Wahi ist keine Sache, die er von anderen abgeschrieben hat. und all das sind Behauptungen von Leuten, die versuchen irgendwie Argumente zu finden, die Sache mit der Offenbarung zu leugnen. Aber in Wirklichkeit, das ist natürlich ein Thema für sich, um das jetzt anzufangen, in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass dem Jibril a.s. zu Muhammad s.a.w. kam, genauso wie er zu anderen Propheten vor dem Propheten Muhammad s.a.w. gekommen ist. Und deswegen, wenn einer kommt und sagt, ja, das waren nur Halluzinationen, das waren nur Einbildungen oder so etwas, dann die Frage, sagt er das über seinen Propheten Musa auch? Sagt er das über seinen Propheten Ibrahim auch? Sagt er das über seinen Propheten Dawud auch? Und wenn aber ja sagt und dann nein sagt, er ist allen ungläubig gegenüber. Wenn er das bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam leugnet, dann leugnet er das Gleiche auch bei allen anderen Propheten. Weil wenn er das da sagt, das kann nicht sein, das glaube ich nicht, dass sowas passieren kann, dass man so plötzlich still ist und abwesend ist und plötzlich hat man Worte bekommen, die Wundercharakter haben, dann sagen wir, wenn du das nicht glaubst, dann bist du wahrlich allen Propheten gegenüber ungläubig. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم لبكشستر أوفمكزم كايت مغلق الله سبحانه وتعالى